Nach einer Meldung des südkoreanischen Senders MBC verhängte das oberste Gericht Südkoreas am 2. Juli über den Vorsitzenden des Stadtbezirkes Jungnang von der ehemaligen Vereinigten Fortschrittspartei Lee Sun-il verschiedene harte Strafen, darunter auch Zuchthaus. Begründet wurde dies unter anderem dadurch, dass der Mann die Demokratische Volksrepublik Korea gewürdigt hatte. Das Gericht erlegte auch weiteren 8 Personen, die in die Affäre der Vereinigten Fortschrittspartei verwickelt sind, die Zuchthausstrafe auf.